Hallo und willkommen zum vierten Podcast und ersten in diesem Jahr 2016. Heute ist der 10.2. Und wir haben uns mal wieder zusammengefasst und die Zeit genommen, einen Podcast aufzunehmen. Und heute bin ich wieder mit Fabian Lindner. Na, Bernd. Und unserem Stadtrat Michael Bengel. Hallo. Und heute haben wir auch wieder ein paar interessante Themen mitgebracht. Und zwar fangen wir einmal mit dem Fasching an. Und zwar gab es ja einige lassen wir mal das Wort so stehen, Wagen dort. Wie habt ihr das empfunden, Fabian? Ich habe mich auf Facebook ganz nett mit jemandem auch zu einem Bild auseinandergesetzt. Das Bild hat, der Karnevalswagen, der hat die Aufschrift, wir Deutschen retten die Welt, aber für Schulen, Kindergärten und Rentner fehlt überall das Geld. Und darauf wird mit einem Pfeil geschossen, der die Aufschrift hat, die Stimme des Volkes. Und ich habe dann den zynischen Kommentar gebracht, wie gut, dass wir vor der Asylkrise und der Flüchtlingskrise so viel Geld für Schulen und Kindergärten hatten und unsere Rentner im Geld geschwommen sind. Jetzt, wo die Flüchtlinge da sind, ist es ja nicht mehr so. Weil ich finde diese ganzen Bemerkungen, Kommentare und so weiter, ich finde es einfach nur noch erbärmlich, weil es geht einfach an den wirklichen Problemen vorbei und ich weiß nicht, ich finde das für einen Karneval auch nicht gut, weil solche Parolen, solche populistischen Parolen, die heizen bloß die Stimmung an und haben nichts mit Spaß und Freude zu tun, haben auf dem Karneval eigentlich nichts verloren, finde ich. Vor allem gerade das Beispiel fand ich eigentlich ziemlich platt. Also den Spruch kannte ich schon vorher, da war er aber wegen harmloser formuliert, der hing dann, also der Anfang war der gleiche, aber der Schluss war ungefähr, aber Geld für Kindergärten und so wäre doch auch ganz nett. Und das war auf einem T-Shirt von einer Person in Schwarz gekleidet mit ziemlich Kurzhaarfrisur oben, also dass man ihn schon ein wenig so in die rechte Ecke einreichen konnte. Und da finde ich das irgendwie schon daneben, weil das halt, wie Fabian schon sagt, also wenn politisch was gewollt wird, ist eigentlich findet man schon die nötigen Ressourcen und jetzt da das eine gegen das andere auszuspielen, ist irgendwie wegen doof, weil ich meine, die Straßen waren vorher nicht viel besserer und also die paar was heißt, ein paar Millionen sind es nicht, aber das Geld, was jetzt also kurzfristig rausgeht, ist wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, eigentlich relativ wenig. Vor allem, ich fand den Spruch witzig, weil es ist eigentlich so eine, man merkt so, dass so dieses rechte Gedankengut immer mehr in die Mitte rückt, weil wenn man sich anschaut, der Inhalt des Spruchs, der ist schon uralt, der geht so in die Richtung, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, er geht auch in die Richtung von lieber Geld für Oma als für Sinti und Roma, und wir hatten auch schon mal den Spruch, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Also das sind für mich alles so die gleichen Parolen mit dem gleichen Inhalt, mit der ganz klaren Aussage, erst denken wir mal an uns und dann an den Rest, weil der Rest nicht so wichtig ist wie wir. Und das ist eigentlich ganz nationalistisches Denken und das wird jetzt hier in immer mehr Watte gepackt, um damit immer mehr Akzeptanz zu finden, und das finde ich sehr gefährlich. Ja, es ist nicht gut und auch dieses dieses Ausländerfeindliche in den Karneval zu packen. Also die Frage ist ja, wie viel darf man im Karneval? Es gibt ja auch diesen Ilmtaler Asylabwehr, diesen Tigerpanzer, wo dann auch draufsteht, dass es das Asylpaket 3 ist. Grundsätzlich kann man sowas tun, nur meiner Meinung nach darf das nicht ernst genommen werden, sondern da muss dann ein großes Fragezeichen, also Asylpaket 3, Fragezeichen, ist das hier das der Weg, der hin soll? Das wäre dann Kritik gewesen, aber ich fürchte, dass das nicht als Kritik irgendwie gemeint ist. Und das ist das große Problem dabei. Sehe ich ähnlich. Also das mit dem Panzer, auf dem einen Seite steht das Ilmtaler Asylabwehr, aber gepostet wurde er eigentlich das erste Mal mit der anderen Seite mit was Asyl G3. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, ne, genau wie du es sagst, wenn das jetzt ironisch gemeint wäre, nach dem Motto, ja, fällt uns jetzt nichts Besseres ein, weil wenn man das jetzt so unkommentiert einfach nur sieht mit dem Asylpaket 3 und dann ein Panzer, könnte es eigentlich auch das CSU-Konzept durch den Kakao ziehen. Aber auf der anderen Seite, also wenn das wirklich, erstens ist es schon eindeutig, dass es ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Also für die Leute, die sich ein wenig auskennen und das mit Ilmtaler Asylabwehr, der schreit ja eigentlich ein wenig so nach Selbstjustiz und Bürgerwehr. Und ich denke, das ist erstens nicht lustig und zweitens weiß ich nicht, was es in einem Faschingszug verloren hat. Ja, vor allem muss ich sagen, ein Panzer in dem Kontext, der hat ja eigentlich ein ganz klares Bild. Ein Panzer, der rollt was nieder, der macht was platt. Also ein Panzer ist ja eigentlich wirklich, das ist so... die große Keule der Vorschlaghammer. Also wenn Panzer anrücken, dann zuckt die Infanterie zusammen. Und dass in dem Kontext dann Asylabwehr oder Kontra-Asyl in Kontext gebracht wird, das finde ich halt einfach krank. Also wir lachen auf der einen Seite oder kritisieren auf der einen Seite, dass die Saudis Panzer zu Defensivzwecken verwenden, mit dem Hintergedanken, Bürgerkrieg abzuwehren und Revolutionen niederzuwalzen. Und dann wird auf dem Fasching genau dieses Bild benutzt mit einem Panzer im Kontext mit Kontra-Flüchtlinge und Asylpaket. Also das finde ich einfach, das geht absolut, dass der Karnevalsverein das zugelassen hat, finde ich total krass. Ich habe das Statement gelesen gehabt und der Veranstalter hat dann nur gemeint gehabt, irgendwie ja, ihm war das auch nicht so ganz bewusst, im Nachhinein war es eine dumme Aktion. Also sorry, wenn ich einen Kampfpanzer, wie du gesagt hast, Michael, auch noch aus dem Zweiten Weltkrieg nehme und dann sowas draufschreibe, also Entschuldigung, da kann man kein Versehen machen. Ja, es hat einen äußerst faden Beigeschmack. Und es gab ja noch mehr. Es gab ja zum Beispiel noch dieses U96 mit der Aufschrift, sie sollten kämpfen für ihr Land, anstatt zu grapschen mit der Hand. Also einmal geht es ja davon aus, dass Köln so einfach war, wie es leider nicht ist. Und so grundsätzlich mal gesagt, Leute, die fliehen vom Krieg, die fliehen, weil sie nicht kämpfen wollen und auch können. Also es kann nicht jeder für sein Land einfach so kämpfen. Das ist dann dieses klassische Bauernmob, der nicht lange hält, der nichts bringt. Und sein Leben einfach so wegzuwerfen, bringt auch keinem was. Also sie sollten kämpfen für ihr Land, ist meiner Meinung nach, das geht gar nicht, zumal die da auf dem U-Boot sitzen und durch die Stadt fahren, da im Landkreis Fulda, das wären bestimmt die Ersten, die auch wegrennen würden, wenn es hier Krieg geben sollte. Weil die meisten rennen, weil es auch sinnvoll und vernünftig ist, vom Krieg abzuhauen, anstatt damit rein. Und ich bin der Erste, weil dann ist man schnell tot und hat nichts erreicht. Ich meine, der Spruch ist an so schon doof, aber ich meine, was hat er auf dem U-Boot zu tun? Also den Zusammenhang erläutere ich mich nicht. Also das erschließt mir bei der Imtaler Asylabwehr auf dem Panzer, das erschließt sich ja immer noch eher, obwohl ich es auch doof finde, aber den Spruch, der an sich schon überhaupt keine Berechtigung hat, auf dem U96, ich weiß nicht, was da der Zusammenhang sein soll. Das ist genau der Punkt, den ich ansprechen möchte, weil ich sehe da sehr wohl einen Zusammenhang. Was mir hier nicht gefällt, ist genau diese Stilisierung von Heldentum, von der Heroisierung. Weil U-Boot-Fahrer wurden sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg immer als Helden gefeiert, als Ritter der Meere, die Räuber, die in ihren kleinen U-Booten gegen diese britische Übermacht kämpfen. Also das war so immer so dieses Bild David gegen Goliath, kleines U-Boot gegen riesiges Schlachtschiff. Und das wurde immer im Krieg, in Propaganda, immer stilisiert. Unsere U-Boot-Männer, die Helden im Atlantik und in der Nordsee. Und ich glaube, genau darauf will das auch abziehen. Also sie sollten kämpfen für ihr Land, so wie diese U-Boot-Fahrer, die eigentlich nichts groß haben, nur ihr kleines Stahl-U-Boot, das im schlimmsten Fall ihr Sarg wird. Aber das ist ihnen völlig egal. Sie stechen in See und legen sich mit der Grand Fleet, mit der Royal Navy, legen sie sich an und kämpfen. Und ich glaube, dass genau das hier vermittelt werden soll. Also diese heldenhaften U-Boot-Fahrer mit der Kapitänsmütze oben drauf, der noch salutiert. Und genauso wie die U-Boot-Fahrer sollten auch die Asylanten gefälligst kämpfen, egal wie aussichtslos das ausschaut. Und der Bezug natürlich dann zu Köln mit dem Grapschen. Also ich finde es einerseits total bescheuert mal wieder. Dann ist das gesagt mit Köln, das ist einfach lächerlich. Und zum anderen finde ich es einfach nur auch total asozial den gefallenen U-Boot-Männern im Ersten und Zweiten Weltkrieg gegenüber, weil die werden hier total wieder missbraucht für billigen Populismus. Ja, und nun ist mal die Frage, meinst du wirklich, dass die so tief gedacht haben? Also, dass die so viel dahinter sehen? Also, auch wenn es die einzige Erklärung, die ich jetzt sage, okay, das könnte schon sein, ist, aber das traue ich denen, die so etwas schreiben, eigentlich gar nicht zu. Doch, doch, doch. Weil das sind Nationalisten, die in einer übertriebenen Vaterlandsliebe sich in Geschichte welken und das sind bestimmt welche dabei, die gerade, also wenn ich so einen U-Boot-Wagen mache und sogar dieses Abzeichen der entsprechenden Flottille mit dem U-96 Aufdruck mache, dann mache ich mir Gedanken dahinter und habe ja einen Plan dahinter, hinter diesem U-Boot und beschäftige mich. Ich habe vielleicht sogar eine private Leidenschaft für U-Boote irgendwie, eine Vorliebe für den U-Boot-Krieg oder so. Und in dem Kontext ist für so eine Person natürlich der U-Boot-Fahrer der Held, so wie für einen kleinen Jungen der Feuerwehrmann, so ungefähr. Und in dem Kontext glaube ich sehr wohl, dass sich da Gedanken gemacht werden. Genauso mit dem Tigerpanzer. Das ist ganz klar, wenn der Tiger kommt, dann rennen die Amis und die Russen. Und genauso soll es in dem Kontext mit den Flüchtlingen sein. Naja, aber das setzt ja quasi beim Zuschauer, der nebendran steht, schon ein wahnsinniges Fachwissen voraus, dass erstens der eine Panzer als Tigerpanzer erkannt wird und zweitens sehr gutes U-96, das kennt man noch aus dem Film, aber diese ganze Heroisierung, also weiß nicht, ob das nicht ein wenig zu hoch ist. Also ich meine, es klingt schlüssig, was du erzählst, Fabian, und ich denke, wenn man es so hört, dann werden sich die das schon dabei gedacht haben und dann ist es, dann erschreckt es mich eigentlich noch mehr, als wenn man nur die Bilder sieht. Ja, also es wird, denke ich, klarer, wenn man sich die Gegenfrage stellt, aus welchem Grund sollten sonst Leute in so einem Landkreis, also der wahrscheinlich ja konservativ geprägt ist, also wenn es da schon heißt, Partys im Landkreis Fulda, das ist ja jetzt nicht unbedingt München oder Berlin, warum sollten sich dort Menschen auf dem Karnevalszug mit einem U-Boot begeben? Also mir erschließt sich gar kein anderer Grund, außer der, diese Heroisierung, Heldentum, U-Boot-Fahrer etc. Sonst hätten wir ja das Yellow Submarine von den Beatles nehmen können. Ganz genau, zum Beispiel, oder was weiß ich, oder irgendwas Lustiges, ne? Also das würde man sonst nicht machen, glaube ich. Na gut, die Frage, die sich jetzt ja eigentlich nur darauf stellt, ist, es gibt ja noch ein anderes, es gibt ja den Balkan Express auch noch, was wir gesehen haben. Wir packen die Links dazu auch in die Shownotes. Der auch ein ganz klares Signal dahingegen setzt. Und wie heißt es hier? Die Plochkömm? Ich kann es leider nicht aussprechen, das ist komischer Dialekt. Die Ploch, Dialekt Ploch. für Plage, ne? Eine Rattenplage, eine Heuschreckenplage, die Ploch. Ah, Ploch, ja, okay. Dann für mich als Ausländer auch übersetzt, danke. Gerne. Der ja auch in diese Richtung geht und ja, wenn man mal einfach der Aufschrift einfach auf der mal, Seite. Ja, ne, der Balkan Express dann, genau. Und die Frage ist doch, wenn sich das jetzt alles immer weiter umgreift, was können wir dagegen tun? Also was kann, ja, die Frage ist mal, helfen Fakten? Na, mit Fakten brauchst du da nicht kommen. Also ich denke, das, was wir schon mal diskutiert haben, also was in der Sache eigentlich vonnöten wäre von der Politik, ist wie mehr Transparenz und wirklich mal, also diese ganze Flüchtlingsthematik mal auf Zahlen und reellen Dingen runterbrechen, weil die einen sagen so, die anderen so und am Schluss weißt selbst als interessierter Zeitungsleser eigentlich nicht mehr, woran du bist und ich denke, die brauchst gar nicht diskutieren, sondern die musst einfach klar widerlegen, dass wenn sie mit sachlichen Argumenten kommen und die falsch sind, dann musst du einfach knallhart widerlegen. Ja, was ist doch denn mit Fakten kommen? Also ich Verzeihung. Ich habe gesagt, das ist ja dann mit Fakten, die zu bombardieren, aber du hast ja gesagt, Fakten nützen nichts. Aber wie diskutiere ich dann, wenn ich keine Fakten habe? Nee, da habe ich mich, das wollte ich so nicht sagen. Ich habe gedacht, groß diskutieren brauchst du nicht, weil ich denke, die wirst du nicht überzeugen, sondern du musst einfach die Argumente musste widerlegen. Na ja, gut, also, Fakten hinlegen und dann sagen, so, da sind die Fakten, Punkt aus. Also ich habe ja neulich meiner Meinung nach interessanten Bericht gepostet auf Facebook, wenn ich ihn gerade finde, Moment. Von einem Politikpsychologen, der also sich anschaut, wie politische Strömungen etc., politisches Verhalten mit dem sozialen, mentalen, geistigen etc. Zustand zusammenhängt. Und auf die Frage, wie man mit der AfD etc. umgehen soll, hat der geantwortet, die Blödheit und die Arschlöchigkeit ignorieren und ein besseres Land entwickeln. Und ich fand es eigentlich sehr gut, weil ich auch denke, wie Michael, du wirst überzeugte, ich sag's mal so krass, überzeugte Idioten, die wirst du nicht intelligent machen. Also wer, das ist wie mit Verschwörungstheoretikern, die wollen ja an die Verschwörung glauben, die misstrauen dir ja schon, weil du bist. Und wenn du versuchst schon was zu sagen, dann kommt es ja schon aus einem unwahren Mund heraus. Also die stellen ja schon das Ganze in Frage, bevor du überhaupt anfängst. Deswegen glaube ich auch, bei Überzeugten kommst du gar nicht ran. Deswegen ist es aber wichtig, diesen Organisationen oder diesen Verbänden, diesen Menschen, den das Wasser abzugraben, den Nachschub zu unterbrechen. Und das schaffst du nur, indem du, wie der Politikpsychologe da sagt, ein besseres Land entwickelst. Also man hat es in den neuen Bundesländern seit Jahren beklagt, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit bei der jungen Bevölkerung. Die Alten wirst du nicht mehr überzeugen können, aber die Jungen, die musst du doch wegholen von der Straße. Und das ist nie passiert. Die schließen sich jetzt den Rechten an, weil die ihnen einfache Lösungen versprechen. Da möchte ich mal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Podcaster Holger Klein. Der hat was Interessantes dazu gesagt, meiner Meinung nach. Er sagte, man darf mit dem nicht diskutieren, sondern man muss die Diskussionsstruktur von denen aufbrechen. Das heißt, wenn die ein Argument bringen, oder anders gesagt, die bringen ein Argument, immer wieder das Gleiche, verpacken es nur anders. Und man muss die Diskussionsstruktur von denen aufbrechen und sagen, okay, sie sagen jetzt das und das. Sie wollen daraus hinaus und so geht es nicht. So in die Richtung. Und das finde ich einen interessanten Ansatzpunkt. Ja, ich denke, das ist so der richtige Weg, ja. Ich finde halt, was man vielleicht auch machen sollte, ist einfach den Ball zurückwerfen. Also ich finde, was man sieht, was in diesen rechten, rechtskonservativen Organen ja eigentlich immer stattfindet, ist, dass sie ja eigentlich Vorwürfe machen und eigentlich uns jetzt als Nicht-Rechte eigentlich so ein bisschen in die Ecke drängen. Und wir haben dann immer so diesen Druck, wir müssen jetzt drauf reagieren und müssen jetzt Antworten geben und müssen diese Argumente entkräften oder so. Und ich finde, man tut sich, glaube ich, viel einfacher, wenn man einfach den Ball zurückwirft und eine Gegenfrage stellt. Und so habe ich zum Beispiel bei diesem Bild da mit diesem Karnevalswagen versucht, dass ich dann gefragt habe, hatten wir denn vor der Flüchtlingskrise mehr Geld für Kindergärten? Und dann sind nämlich die anderen wieder in der Position, wo sie jetzt wieder Argumente brauchen und nicht mehr wir. Und ich glaube, dass man da eigentlich den Leuten vielleicht mehr die Augen öffnen kann, als wenn man ihnen Argumente bringt, ja, aber wir sind ja so toll und wir haben so viel Geld und keine Ahnung, den Menschen geht so schlecht. Ich glaube, man muss den Ball einfach öfters zurückwerfen und die Leute in Erklärungsnot bringen, weil irgendwann verstricken sie sich und kommen immer wieder mit dem gleichen Blödsinn. Wie war denn die Antwort auf deine Frage? Ja, darum geht's ja jetzt gar nicht und irgendwie, also er hat, man hat natürlich gemerkt, klar, über Facebook ist das sehr schwierig, aber er wusste natürlich keine Antwort und er hat natürlich jetzt versucht, nicht dumm dazustehen und hat dann irgendwie halt nur gemeint und ja, und das ganze System ist ja sowieso im Arsch, also hat ja jetzt nichts mit den Flüchtlingen zu tun, sondern das ist ja an sich das System und das ist ja komplett kaputt und deswegen war das früher ja auch schon schlecht, weil ja früher auch schon das System kaputt war und irgendwie so und dann müsste man natürlich weiterfragen und die Leute weiter konfrontieren, bis sie irgendwann merken, dass sie keine Antworten mehr haben. Ein Ansatz. Möchtet ihr noch was sagen, bevor ich das Thema wechsle? Ich finde es generell wichtig, dass man an sich mit denen auseinandersetzt. Also ich habe da unsere Landesvorsitzende hatte ja neulich auf einem Podium teilgenommen und hat da ja vorher eine Umfrage gemacht, ob sie daran teilnehmen soll, weil dort auch jemand von der AfD sitzt. Und ich habe da zufällig einen Artikel wo gelesen, wo jemand zu dem Thema was gepostet hat. Sekunde. Dazu möchte ich, solange du nachsuchst, gleich sagen, ich bin der Meinung, eigentlich muss man mit allen politischen Parteien reden, solange sie nicht verboten sind. Das ist einerseits blöd, weil man muss auch mit den Nazis sprechen. Andererseits ist es halt immer noch eine offizielle Partei. Nee, ich denke, reden muss man mit denen auf jeden Fall. Das Problem ist halt nur, also die ziehen ja eigentlich auch immer die gleiche Show ab. Und müsstest halt dann schauen, dass du nur solche Leute auf die loslässt, die halt auch mit diesen Argumenten, mit dieser ganzen Diskussionskultur umgehen können und die dann halt einfach bloßstellen. Und ich denke, da tust dich als Normalsterblicher erst einmal schwer, sondern da musst du schon ein wenig Know-how anfressen, damit du halt da nicht als Verlierer aus diesen dummen Diskussionen rausgehst. Weil, wie Fabian auch schon vorhin gesagt hat, ich meine, es gibt Mittel und Wege, wie du die entlarvst, und das musst du halt können, weil sonst brauchst du gegen die nicht antreten, sonst kommt das Ganze oder geht diese ganzen Diskussionen immer nach hinten los. Weil das Schlimmste ist, wenn die dann einen wieder als Märtyrer oder als Sieger dastehen. Ich habe jetzt den Satz gefunden. Das war ein Beitrag, der wurde im Endeffekt aus einer theoretischen Spätzeit rückblendend geschrieben. Also so, wie schaut es in 10 Jahren aus? Und dann stellt er eben so eine Frage so in den Raum. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr eure Facebook-Freunde überprüft habt, um herauszufinden, wem Pegida gefällt? Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr alle diese Menschen als Freunde gelöscht habt? Damals habt ihr einen großen Beitrag dazu geleistet, dass diesen Menschen noch weniger Gegenmeinung begegnet. Ihr habt sie noch mehr in der verengten Weltsicht isoliert. Nun sind sie abgeschnitten von allen Quellen einer Gegenmeinung. Nun können sie ganz und gar agitiert werden. Und das ist, finde ich, ganz treffend, weil wenn wir uns dem nicht gegenüberstellen, dann bleiben die unter sich und bekommen immer mehr das Gefühl, dass sie ja Recht haben und dass sie keinen Gegenwind bekommen und dass sie dann irgendwo so diese Mehrheit sind, wir sind das Volk und die Stimme des Volkes und so. Und deswegen finde ich es absolut wichtig, sich immer mit denen auseinanderzusetzen und Gegenwind zu machen. Ja und nein. Also das mit dem Facebook, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil dann müsstest du ja wirklich auf, wenn du die nicht entfreudest und irgendeiner von deinen sogenannten Freunden postet irgendeinen Dreck, dann müsstest du dir ja immer sofort Kontra geben und dann kommst du den ganzen Tag vom Rechner nicht mehr weg. Naja, du musst ja nicht auf jedes immer antworten, aber natürlich gelegentlich oder einfach auch selber Dinge auf Facebook posten, die politisch sind. Also ich hab zum Beispiel einen Freund, der postet oft von, oder zwei, die posten oft von AfD oder sowas, aber da gebe ich schon manchmal einen Kommentar drunter, aber ich poste halt selber auch entsprechend Material, was die natürlich auch sehen auf ihrer Pinnwand. Das ist zumindest die Hoffnung. Das Problem ist, ja, man müsste immer Gegenwind geben, das habe ich auch gemacht teilweise, aber manchmal du kannst gar nicht so viel Gegenwind geben, was die teilweise für Scheiß teilen. Das ist wie dieses Bild vom Flüchtlingscamp, wo er sagt, ja, hier liegen da überall die Matratzen drauf. Und was war es? Ein Flüchtlingscamp von den Bürgern der ehemaligen DDR aus Prag. Aber da haben sie alle gesagt, das ist von heute, das ist aktuell und die Welt geht unter. Ja, aber egal, ob man jetzt Gegenwind macht oder wie viel Gegenwind man macht, ich glaube einfach, der völlig falsche Weg ist, gar keinen zu machen und sich dem zu entziehen. Und deswegen finde ich auch da jetzt, wo war es jetzt, Rheinland-Pfalz, diese TV-Debatte ich glaube Rheinland-Pfalz war es, dass da die Talkshow-Gäste jetzt fernbleiben, weil die AfD dabei ist, das ist der völlig falsche Weg, meiner Meinung nach. Ja, das ist aber wieder ein ganz anderes Thema, weil eigentlich war ja früher diese Elefantenrunde nur für Parteien, die im Landtag waren. Und letztes oder vorletztes Mal, irgendwann hat auf jeden Fall der SWR, WDR, glaube ich, ist es, hat dann angefangen, ja, wir laden jetzt auch die ein, die eventuell reingewählt werden. Und dann haben sie die Grünen damals mit eingeladen. Ich glaube, die Linken auch. Und jetzt müssen sie dem eigentlich nur weitermachen und die AfD mit einladen. Das geht leider nichts, weil die haben leider eine reelle Chance einzuziehen. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass er die SPD-Spitzenkandidatin nicht hingehen will wegen der AfD. Und das ist eben der Fehler. Deswegen fernbleiben oder ignorieren oder so, das finde ich eben den falschen Weg. Also wenn die AfD dabei ist, dann muss ich erst recht hin und öffentlich deren Positionen entkräften und darstellen, wie dämlich die eigentlich sind. Ja, vor allem, wenn man sie erstmal sprechen lässt, dann kommt da wirklich nur noch größter Scheiß raus, wie sie, wo sie auf Kinder schießen wollen und so weiter. Aber die Frau Storch ist doch nur auf ihrer Maus ausgerutscht. Ach ja, was wollte sie denn schreiben? Das war so geil, und die hat es ernsthaft, das Statement abgegeben, das war ein Versehen, sie ist auf der Maus ausgerutscht. Sie wollte das gar nicht posten in Facebook mit den Kinderschießen. Achso, sie wollte es wahrscheinlich nicht öffentlich posten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Nun gut, auch im Zuge der Zeit würde ich gerne noch auf ein anderes Thema kommen. Wir waren jetzt beim Fasching. Ich möchte gerne zum politischen Aschermittwoch kommen. Es gab ja jetzt in Bad Aibling einen Zugunfall mit Toten und Verletzten, und die ganzen politischen Parteien haben ihre politische Aschermittwoche abgesagt, von der CSU, SPD, Grüne und die Piraten ebenso. Ich habe einen Kommentar gelesen, dass es nicht das Richtige ist, so etwas abzusagen, weil das eigentlich kein Grund ist. Nun frage ich euch, ist es ein Grund? Ist es kein Grund, Michael? Naja, also ich sehe es so, also es war ja so, dass der Piratenaschermittwoch sollte nicht weit davon weg stattfinden, und da finde ich es jetzt schon eigentlich richtig, dass man jetzt das nicht unbedingt durchgezogen hat. Und also das ist, wie ich es erst erfahren habe. Und als dann rauskam, dass im Prinzip alle Parteien ihren Aschermittwoch abgesagt haben, habe ich mir gedacht, dann war es eigentlich doch auch von uns der richtige Weg. Weil ich meine, das wäre jetzt auch doof gewesen, wenn alle Parteien ihren politischen Aschermittwoch deswegen absagen und die Piraten machen hier auf Gaudi. Ja, aber ist es grundsätzlich richtig? Das ist eigentlich die Frage. Also, ich finde an sich schon, weil die Politik ja irgendwie, wenn man den Staat oder eine Nation, ein Volk, ein Land als Organismus sich vorstellt, dann ist ja die Politik eigentlich schon sowas wie der Vater oder die Mutter in diesem Organismus, in dieser Familie im Endeffekt. Und dementsprechend kommt dann natürlich auch immer wegen so eine Fürsorge oder so eine Verantwortung auch zum Tragen. Und dass da die politischen Parteien mit so einem Unglück natürlich ganz klar sagen, wir wollen aus Respekt vor den Opfern und vor den Angehörigen auf unser Politikum verzichten und das jetzt vertagen, weil ein politischer Aschermittwoch ist ja auch trotzdem immer eine Art politische Werbung für die eigene Sache, und finde ich insofern eigentlich schon gut und auch wichtig. Also ich fand das jetzt richtiger als damals, hat man im ersten Golfkrieg die ganzen Faschingsumzüge, die großen, abgesagt. Das habe ich damals nicht so nachverstanden. Okay, es ist es war ein Krieg, wo, da waren wir ja nicht einmal beteiligt, aber das der Faschingsumzug ist ja quasi für alle da. Und wie der Fabian schon gesagt hat, der politische Aschermittwoch, das ist im Prinzip ja eigentlich fast Politkabarett oder sonst irgendwas. Also das ist halt dieses Bashing auf die anderen Parteien, und ich denke, sowas kann man dann, glaube ich, schon mal verschieben oder absagen, weil ich meine, das ist jetzt kein großer Kulturverlust, wenn es jetzt einmal nicht stattfindet. Das hast du jetzt aber auch schön gesagt. Okay, dann, es gab im Nürnberger Stadt einen Sicherheitsbericht in und über Nürnberg, Michael. Erzähl doch mal davon. Ja, das ist im Prinzip aufgeschlagen nach Köln, weil in Nürnberg ging es ja in der Silvesternacht auch hoch her mit, glaube ich, 4 oder 5 Anzeigen wegen sexueller Belästigung und Raketengeschieße in die Menge immer rein und auf die Lorenzkirche, und das muss wohl in anderen Städten auch passiert sein. Und da war halt dann die Polizei bei uns im Stadtrat und hat einmal berichtet, was denn so Sache ist. Und war ja auch das mit diesen auf Kirchen schießen, dass also angeblich sich verschiedene Ost- und südländlich aussehende Leute versammeln und dann Raketen auf deutsche Kirchen abzuschießen, muss wohl schon öfters vorgekommen sein. Und es gab wohl einen Bericht auch entweder in der Süd oder in der Zeit, wo das halt wirklich, dass wir Europäer das gar nicht mal als Provokation sehen, wenn das in der Türkei oder im Iran irgendwann machen würde, dann wäre da ganz großes Kino mit Verhaften und so weiter und so fort. Und das stimmt wohl, also dass ein paar Raketen auf die Lorenzkirche abgefeuert sind, aber sie haben es so erklärt, es ist eigentlich, die Polizei hat Stellung genommen, es ist eigentlich ein Trend der letzten paar Jahre. Das war ja in Nürnberg vor 5 bis 10 Jahren auf der Burg ganz schlimm, dass Feuerwerkskörper und Raketen in die Menge geschossen wurden, deswegen gibt es ja da keine, darf man von da oben aus nichts mehr abschießen. Und die haben das eigentlich so als allgemeinen Trend begründet, und es war jetzt kein großer Ausreißer. Die Pfarrerin hat sich in den letzten Jahren auch schon öfters beschwert, und die hatten auch Brandwache oben, aber es war jetzt nicht so der große Ausreißer. Es ist ja auch im Bayerischen Rundfunk gab es, glaube ich, einen Bericht. Und das andere mit den sexuellen Belästigungen waren schon auffällig, aber es hat jetzt nicht diesem Muster von Köln entsprochen. Das heißt, es war Antanzen und sowas, also zum Diebstahl kennt man eigentlich in Nürnberg oder in Bayern noch gar nicht, dieses Phänomen. Und dass sich das so Flashmob-artig gebildet hat wie in Köln, war auch nicht. Also kurz zusammengefasst war eigentlich, es gibt da ein paar bedenkliche Entwicklungen mit diesen sexuellen Übergriffen, da muss man beobachten, und die sind natürlich zu verurteilen, wenn sowas passiert. Aber in Nürnberg war jetzt da, also im Vergleich zu Köln war da eigentlich relativ wenig los, und es war eigentlich mehr oder weniger alles im Rahmen. Also so haben sie es uns auf jeden Fall verkauft. Und was ist die Konsequenz? Also gibt es Konsequenzen? Naja, bei den Feuerwerkskörpern, naja, sagen wir so, es kommt immer natürlich so schnappartungsmäßig aus den verschiedenen politischen Ecken, also Freien Wähler, und kommen natürlich, wir brauchen mehr Kameras, um das ganze Zeug zu überwachen. Wo natürlich wir reflexartig sagen, bringt nichts, weil wir auch recht haben, in Köln gab es auch Kameras, nützt auch nichts. Und das andere ist, worüber noch nachgedacht wird, ist, ob man nicht noch feuerwerksfreie Zonen in der Altstadt ausweist, um die Lorenzkirche oder sonst irgendwas. Aber das Problem ist, es ist schlicht nicht kontrollierbar. Also, weil du müsstest dann entweder groß abriegeln und Taschen durchsuchen und so weiter und so fort. Also, man weiß noch nicht so ganz, wie man mit dieser Situation umgeht, aber jetzt sowas die Grünen dann auch immer gerne wollen, also dieses Verbot aussprechen, ja, da in der ganzen Altstadt kein Feuerwerk, so geht's halt auch nicht, weil es halt einfach schlicht nicht durchsetzbar ist. Aber warum ist es nicht durchsetzbar? Zu wenig Polizei? Ja, das ist eigentlich, ja, es ist der Aufwand. Also ich meine, wenn du es bei der Burg machst, da hast du 2 oder 3 Zugänge, da kannst du Sperren aufstellen und die Leute durchlassen und halt dann auch Kontrolle machen. Aber wenn du eigentlich so ein Verbot aussprichst, dann musst du es eigentlich theoretisch auch durchsetzen können. So, wie willst du es jetzt in der Altstadt machen? Also, weil du müsstest ja quasi die, entweder gehst du dann durch die Massen durch und schaust, wer hat einen Kracher in der Hand und eine Rakete und ziehst die gleich raus. Oder du müsstest eigentlich vorher absperren und Kontrollen machen. Und ich denke, das ist ressourcenmäßig, selbst wenn man wahnsinnig viel Geld in die Polizei reinpumpen würde, ich glaube nicht, dass die das schaffen. Und ich weiß nicht, ob das auch sinnvoll ist. Was denkst du, Fabian? Oh, ist eine schwierige Frage. Also ich habe jetzt irgendwie von Freunden gehört, dass zum Beispiel in New York, also in New York City, komplett Feuerwerk verboten ist, wegen Terroranschlagsgefahr und Angst, eben generell Verunsicherung. Ich habe es jetzt noch nicht geprüft, die haben das nur gesagt, dass also in New York anscheinend überhaupt kein Feuerwerk zugelassen ist in der gesamten Stadt. Ich finde es irgendwo schade, ich finde es auch irgendwo extrem. Ich kann es aber auf der anderen Seite verstehen. Also ich weiß zum Beispiel, in Fürth hier gab es ja 2012 eine 1000-Jahr-Feier und die hatte ja auch feuerwerksähnliche Zustände. Und ich war da noch zu klein, ich war da bei meiner Oma, aber mein Vater, mein Bruder waren da. Und die haben gesagt, es war furchtbar, die haben Böller aufeinander geschmissen, die haben Raketen in der Menge gezündet, irgendeiner hat eine Bengalo angezündet, die hat mein Bruder die Jacke halb abgefackelt, also die Leute sind wirklich total krank und man sieht es ja auch bei Fußballspielen immer, was da die Ultras in den Stadien zünden und in die Menge werfen etc., also das ist wirklich immer ganz sauber, was da in den Köpfen abgeht. Deswegen muss man vielleicht wirklich überlegen, ob man dann einfach komplett die Sachen verbietet. Das ist natürlich scheiße, weil es trifft auch immer die Unschuldigen, aber wenn das, man müsste das halt vielleicht androhen. Und wenn es zu ernsten Fällen kommt, wenn wirklich mal was krass passiert irgendwie, dann muss die Stadt ganz klar sagen, also Leute, so geht's nicht, das ist vorbei. Ja, dann müssen wir aber eigentlich, dann wäre es logisch, wenn man das vom Gesetzgeber eigentlich komplett macht. Also dass man dann sagt, okay, Kinderfeuerwerk und bla bla bla ist noch erlaubt, aber ansonsten fahren wir halt die Böller runter, dass die nicht mehr so laut sind und nicht mehr so was weiß ich, dass man halt das Ganze dann gesetzmäßig einfach begrenzt von Raketen und Böller und was weiß ich. Also weil es stimmt schon, meine Beobachtung ist auch, es wird eigentlich die letzten Jahre, es wird eigentlich immer schlimmer. Da vielleicht liegt es an meinem Alter, dass ich vielleicht ein bisschen sensibler bin, aber die Rumkracherei, also auch wann die schon anfangen und wie lange sich das dann noch rumdauert, also ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Das ist nicht unbedingt ein einfaches Thema, würde ich mal so sagen. Vielleicht, wobei, Fabian, du schon weißt, dass sich die Piraten Positionspapier haben, dass sie sich für kontrolliertes Bengalo-Abbrennen in den Radios aussprechen. Genau. Wo extra Zonen und so weiter eingerichtet werden, wo das dann ist, ja. Das wäre ja auch gut in dem Sinne. Ich denke, für das ganze Thema wäre es halt interessant, einfach mal eine Bürgerbefragung zu machen. Volksbefragung etc. Also ähnlich wie eine Art Volksgehren, dass man mal in der Stadt, wo solche Probleme vielleicht auftauchen, würde ich eine Volksbefragung machen, soll der Stadtrat Nürnberg in Zukunft in der gesamten Innenstadt Feuerwerk verbieten? Und dann sieht man ja, ob hier eine deutliche Mehrheit ist oder ob es sehr ungerade ist, oder weil dann tut sich die Politik auch leichter. Ich halte sowieso bei solchen Themen Volksbefragungen für das Mittel der Wahl. Oh, am besten noch digital, dann wird es voll in unsere Richtung passen. Ja, wobei digital ist auch wieder so eine Sache, Abstimmungen digital. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Zum Schluss möchte ich noch gerne auf unsere neue Themenwoche, die Piratenveranstaltung, das Thema BGE, und ich glaube, Fabian hat sich damit schon ein bisschen beschäftigt. Ja. Mehr Begeisterung. Ich muss gestehen, ich hab schon sehr viel bekommen an E-Mails und Beiträgen und so weiter. Und ich habe aber in den letzten Wochen einfach schlicht und ergreifend nicht die Zeit gefunden. Also mein Großvater ist vor eineinhalb Wochen gestorben und bei uns geht es momentan ein bisschen drüber und drunter. Ich habe momentan überhaupt noch nicht viel gelesen, nicht viel mitbekommen, was da passiert. Ich weiß nur, dass es eine Themenwoche geben wird. Die Wiki-Seite ist eingerichtet. Die Kreisverbände und Bezirksverbände sollen sich an den jeweiligen Landesverband richten. Die halten Material, das sie uns schicken werden könnten. Und es ist, glaube ich, ein Flyer schon da, also gibt's schon, und es gibt auch irgendwie, glaube ich, diese Logfiles wieder, also dieses kleine Büchlein, wo die wichtigsten Infos nochmal detailliert sind. Also ich glaube, es ist gut im Laufen und ich glaube, wir können da ziemlich viel machen. Und ich habe auch für den KV Fürth ja eine Vorstandssitzung angekündigt. Und da möchte ich natürlich das Thema auch besprechen, weil ich natürlich gerne im KV Fürth bei uns hier auch mich an der Themenwoche beteiligen möchte. Aber ich werde die Informationen nachholen. Also ich werde mich definitiv damit näher befassen. Okay, wie wäre es mal mit einer kleinen Zusammenfassung? Was ist das BGE? Wofür ist es gut? Und so ganz kurz, hast du da schon gerade, kannst du gerade irgendwas so aus der Hüfte? Ja. Nee. Das wäre doch das ideale Thema für den nächsten Podcast. Ja, stimmt. Weil nur mal beim BGE kurz was aus der Hüfte zu schießen, ist, glaube ich, schwierig. Ich würde sagen, das war die richtige Antwort. In 14 Tagen, so wie es jetzt geplant ist, wird es weitergehen. In 14 Tagen ist nicht, weil wir da den Stammtisch, also als Bezirksvorstand Mittelfranken, den Stammtisch in Altdorf besuchen. Deswegen fällt das flach. Deswegen ist es erst am 9. März wäre der nächste Termin, weil davor haben wir Vorstandssitzung. Also davor sind wir ausgebucht. Vielleicht schaffen wir noch einen extra Termin, weil ich meine, 4 Wochen ist schon lang hin. Nicht, dass dann die ganze Themenwoche schon vorbei ist. Ich wollte gerade sagen, die Themenwoche ist doch Ende Februar, Anfang März. Ja, ich sehe schon. Also wir werden versuchen, noch einen weiteren Termin reinzuschieben. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail, podcast@piraten-mfr.de. Ich danke fürs Zuhören und ich danke natürlich den Fabian und den Michael fürs Erscheinen. Und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss. Ade.